Mein Name ist Paul Cox. Achtung, Achtung an alle Streifenwagen im Bezirk 6. Paul Cox flüchtig in den Straßen von Camden Town. Zuletzt in Junction Road gesichtet. Verfolgung aufnehmen. Ende. Man konnte nicht gerade sagen, dass ich auf besonders gutem Fuße mit der Polizei stand. Und die Londoner Polizei ist ja ein sehr tüchtiges Unternehmen. Es war also gar nicht so einfach, ihnen zu entkommen. Schließlich landete ich in einer Telefonzelle und rief Mr. Fitzgerald an. Hallo, hier Fitzgerald. Ja, hier Cox. Oh, Mr. Cox, ja. Was ist geschehen? Haben Sie Miss Simmons erwischt? Nein, es ist etwas dazwischen gekommen. Ich möchte Sie sprechen, Fitzgerald, kann aber nicht nach Hause kommen. Kennen Sie den Roten Löwen in Highgate? Ja. Können Sie in 10 Minuten dort sein? Ja, gut. Okay, auf Wiedersehen. Während ich vorsichtig zum Roten Löwen schlich, versuchte ich, die Faktoren zu sortieren, wie Sherlock Holmes sagen würde. Die Polizei war hinter mir her, weil sie glaubte, ich hätte Rechtsanwalt Wallings ermordet. Und sie hatte auch guten Grund dazu. Denn der wirkliche Mörder hatte ein paar sehr beweiskräftige Zufälle arrangiert und hatte außerdem noch eine Frau ins Spiel gebracht, Margit Simmons. Unglücklicherweise war Margit meine Braut und das brachte mich ins Rennen. Es war ein ziemlicher Schock für mich, als ich merkte, dass Margit falsches Spiel mit mir getrieben hatte. Sie hatte auch Pitts Fitzgerald, meinen einzigen Entlastungszeugen, dem großen Unbekannten, in die Hände gespielt und Pitts Vater, dem Pianisten, eine Falle stellen wollen. Daraus war allerdings nichts geworden, weil ich mich eingeschaltet hatte. Und nun war ich hinter Margit her, genauso wie die Polizei hinter mir her war. Während der letzten 12 Stunden hatte ich ihre Fährte ein 50 Mal gefunden, verloren und wiedergefunden. Aber ich musste sie finden. Ich musste. Polizeiwagen sausten noch immer in der Gegend herum. Aber schließlich kam ich doch unbehelligt zum Roten Löwen. Hallo, Paul! Sieht man dich auch mal wieder? In voller Lebensgröße. Ist das Hinterzimmer frei? Für so seltenen Besuch immer. Komm hier durch. Ich hab dich ja ewig nicht gesehen. So, hier. Mach die Tür zu, Max. Ist was los? Nichts Besonderes. Polizei. Zu deiner Orientierung, Max. Es ist noch keine Belohnung auf mich ausgesetzt. Oh. Ja, für den Fall, dass du trotzdem auf eine dumme Idee kommen solltest. Aber Paul, ich bin doch dein Alter. Nur für den Fall. So eine Idee wäre weiter nichts als eine charmante Art des Selbstmordes, klar? Ach, hör mal. Ich sollte dich der Polizei ausliefern. Also, eher lasse ich mich... Ist das klar? Aber Paul, du kennst mich doch. Eben. Natürlich ist es klar. Na, sehr vernünftig. Ah, da sind Sie ja, Mr. Cox. Oh ja, kommen Sie herein, Mr. Fitzgerald. 2 doppelte Whiskys, Max, und nachher möchte ich dich sprechen. Gut, Paul, du weißt ja, bei mir bist du... Ich weiß. Solange du hier bist, kann ich... 2 Whiskys. 2 Whiskys. Ein seltsamer Wirt. Er hat früher ein paar nicht ganz saubere Geschäftchen gemacht und ich weiß das. Und er weiß, dass ich es weiß. Also, aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie haben Miss Simmons also nicht erwischt? Nein, ich habe zwar sofort ein Taxi bekommen. Das gleiche Taxi übrigens, das ich heute früh hatte. Ah. Ja, Richardson heißt der Chauffeur, ein sehr vernünftiger Mann. Wir folgten Margits Wagen bis zur Junction Road, aber doch fuhr uns ein Riesenlastwagen in die Seite. Ach, wie ärgerlich. Ärgerlich? Man kann es auch so nennen. Ja, Margit sitzt in der Klemme. Herr Mr. Cox, wir sitzen in der Klemme. Sie und ich und Pitt. Und ihre Braut hat uns da hineingebracht. Ja, richtig, aber jetzt sitzt sie selbst drin. Sie wollte mich doch sprechen, um ihr Gewissen zu erleichtern oder was weiß ich. Aber ihre Herren Genossen haben das gemerkt und als Margit kam, stand Wagen Nummer 1 bereit. Sie wurde hineingezerrt und Wagen Nummer 2 hat dann mein Taxi angefahren. Aber das ist doch sehr gefährlich für die Leute, wenn die Polizei dahinter kommt. Nein, eben nicht. Denn ich kann mich ja nicht an die Polizei wenden. Die Leute sind sehr gescheit. Oh, das macht mir Sorgen. Die Whiskys. Wieso 3? Auf meine Rechnung, du bist mein Gast. Oh, wie freundlich. Prost. Prost, bring uns noch 3. Gut. Was tun wir denn jetzt? Ich, Wir müssen doch etwas tun, denken Sie doch an Pitt. Unsere einzige Hoffnung ist Margit. Wir müssen sie finden. Sagen Sie, hat Margit öfters Besuch bekommen, wenn ich nicht zu Hause war? Ja, ein junger Mann kam ab und zu. Wer? Ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er sah ziemlich gut aus. Gut aussehend? Ein klassisches Profil? Ja. Dunkle Augen und schwarzen Schnurrbart? Ja, ja, ganz recht. Etwas extravagant angezogen? Ja. Aha. Henry Montagu, sieh mal einer an. So, Paul, die nächste Runde. Gut, mach die Tür zu und setz dich. Ja. Ich nehme an, du würdest mir gerne einen Gefallen tun. Mit Vergnügen. Eben. Kennst du Henry Montagu? Henry Montagu? Du hast richtig gehört. Ich glaube, er war gestern hier. Gut. Du rufst ihn jetzt an und fragst ihn, ob er gestern seine Handschuhe hier liegen gelassen hat. Aber ich habe doch gar keine Handschuhe gefunden. Doch, wer redet denn von Handschuhen? Ich will wissen, ob er zu Hause ist oder nicht. Verstehst du? Ach so. Das ist alles. Ja, ich habe eine kleine Mitteilung für dich. Und? Sozusagen privat. Wir haben ja nichts mehr zu besprechen, Mr. Cox. Ich wollte sowieso gehen. Gut, Mr. Fitzgerald, danke, dass Sie gekommen sind. Und seien Sie vorsichtig. Oh, ich passe schon auf. Und viel Glück für Ihr Konzert heute Abend. Ja, danke, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, Max, was ist das große Geheimnis? Das ist einer draußen, der will dich sprechen. Oh, was du nicht sagst, du. Du hast also deine Klappe doch nicht gehalten. Doch, Paul, sicher. Er kam herein und sagte, er wolle ein bisschen mit dir plaudern. Ich sagte ihm, du wärst nicht hier, aber er wusste es besser. Er ist... Polizei? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Egal, ich hasse Risiken. Gibt's hier eine Hintertür? Ja, da hinten kannst du raus. Hier. Ich würde Ihnen nicht raten, fortzulaufen, Mr. Cox. Da ist er. Ach, Sie, Mr. Richardson. Das freut mich, aber vermutlich wollen Sie Ihren Mantel holen. Ja, ich habe eine Art Information. Aha. Bring noch ein bisschen Whisky, Max. Ja. Na, für mich nicht. Ich trinke nie vor 9 Uhr abends. Ja. Du darfst trotzdem verschwinden. Ja. Na? Gott, ich gehe ja schon. Wie haben Sie mich denn gefunden? Das war gar nicht so einfach. Aber als der Wirt sagte, Sie seien nicht hier, wusste ich, dass Sie da sind. Sie sind ein kluger Mensch, Mr. Richardson. Und was kann ich für Sie tun? Umgekehrt, ich kann etwas für Sie tun. Aha. Sie sprachen von einer Art Information. Eine Art wichtige Information. Wie wichtig? 15 Pfund. Oh, schönes Stück Geld. Ist auch ein schönes Stück Information. Worüber? Über den Wagen, der uns vorhin so ganz zufällig gerammt hat, als wir Ihrer Braut nachjagten. Okay, in Ordnung. Die Nummer des Wagens ist BLM 4240. BLM 4240. Ist das alles? Ist das nicht 15 Pfund wert? Na schön. Hier, erzählen Sie nach. Danke. Und hier ist meine Adresse und Telefonnummer. Für den Fall, dass Sie Sehnsucht nach mir bekommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Richardson. BLM 4240. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. So, willst du jetzt einen Whisky? Natürlich, immer. Was wollte er denn? Er ist Taxichauffeur. Ich hatte vergessen, ihn zu bezahlen. Hast du bei Henry Montagu angerufen? Ja, von Handschuhen will er nichts wissen. Aber er ist zu Hause. Oh, ausgezeichnet. Inspektor, haben Sie von dem Autounfall gehört? Ja, Paul Cox ist angefahren worden. Sein Taxi, Inspektor. Er saß in einem Taxi. Ach so. Und er ist natürlich entflohen. Ja. Aber das Taxi ist das gleiche, mit dem Cox heute früh nach Pearly gefahren ist. Zu dem Rendezvous mit seiner Braut. Sehen Sie, Collins, so kann man sich irren. Gestern dachten wir, der Fall Wallings sei schon so gut wie geklärt und heute beginnt das große Rätselraten. Rätsel Nummer 1. Was halten Sie von diesem Taxichauffeur? Von Richardson? Wieso? Er hat sich uns gegenüber doch sehr eigenartig verhalten. Erst erzählt er uns haargenau, wie er mit Cox nach Pearly gefahren ist, von der Unterhaltung mit Margit Simmons, dass Margit Cox in den Teich geschmissen hat und von dem Schuss. Aber dann verschweigt er uns, wohin er Cox auf der Rückfahrt gebracht hat. Was heißt das? Tja, er belastet Margit Simmons und deckt Cox. Richtig. Ich habe mich inzwischen beim Verband der Taxichauffeure erkundigt. Der Name Richardson ist dort unbekannt. Dann... Wetter, sehr richtig. Rätsel Nummer 2... Margit Simmons. Warum trifft sie sich mit Cox in Pearly, 2 Stunden von London entfernt? Hat sie sich mit Cox verkracht? Wenn ja, warum? Für wen arbeitet sie? Was tut sie überhaupt? Wo steckt sie? Genau dieselbe Frage beschäftigte auch mich. Wo steckte sie? Nach dem, was mir Mr. Fitzgerald erzählt hatte, tippte ich auf Henry Montagu. Er war ja auch bei Margit gewesen, während ich das Theater in Wallings Wohnung erlebte. Mir schien plötzlich alles sehr klar zu sein. Henry war entweder selbst der große Unbekannte oder aber sein Verbindungsmann. Und wenn ich Margit finden wollte, brauchte ich mich nur an Henry Montagu zu wenden. Ja, bitte? Kann ich hereinkommen? Ich weiß nicht, ich muss... Danke. Machen Sie die Türe zu. Sir, ich... Sie sollen die Türe zumachen. Danke. Und jetzt gehen Sie zu Mr. Montagu und sagen ihm, Mr. Cox würde sich freuen, wenn er ein paar Worte mit ihm wechseln könne. Mr. Montagu ist nicht zu sprechen. Ach gut, ich nehme das zur Kenntnis und nun melden Sie mich bitte sofort. Mr. Montagu hat leider gerade eine wichtige Konferenz. Er wünscht nicht gestört zu werden. Ja, das kann ich mir denken, also gehen Sie schon. Ja, aber ich... Was ist denn hier? Paul! Ja, wo kommst du denn her? Freudige Überraschung, nicht wahr? Ich habe dem Herrn gesagt, dass Sie nicht gestört zu werden wünschen, Mr. Montagu. Ja, sie hat etwas von einer wichtigen Konferenz erzählt. Kein sehr origineller Einfall, Henry. Du vermutest natürlich, dass diese Konferenz ein Damenbesuch ist. Ich vermute nichts, ich weiß. Oh. Es tut mir leid, Mr. Montagu, aber ich... Es ist gut, Sie können gehen. Ich brauche Sie heute nicht mehr. Jawohl, Mr. Montagu. Ich muss entschuldigen, Paul. Ich hatte ihr eingeschärft, ich sei für niemanden zu sprechen. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass du kommen würdest. Nein, das konntest du nicht. Du hast ja auch allerhand getan, um das zu verhindern. So? Das überrascht mich aber sehr. Stell dich nicht dumm, Henry. Dein Spiel ist aus und es wird dir nicht gut bekommen, wenn du Glück hast. 15 Jahre Zuchthaus, wie gefällt dir das? Das ist sehr amüsant. Du wirst sehr bald aufhören, das amüsant zu finden. Wirklich? Du bist wohl neugierig, wie ich dir auf die Schliche gekommen bin. Ganz einfach. Ja. Der Autotrick hat dich verraten. Er sollte mich von Margits Spur ablenken, weil Margit zu ihrem großen Unbekannten fuhr. Und er ist nicht gerade wild darauf, mit Paul Cox einen Aperitif zu trinken, weil er nämlich einem gewissen Rechtsanwalt Wallings noch einen Grabstein schuldet. Nicht wahr? Hä? Weiter? Das ist alles. Der große Unbekannte bist du. Und der Beweis sitzt doch drin in deinem Salon. Ich brauche nur 2 Minuten mit Margit zu sprechen und du bist erledigt. Mit Margit? Ja, deine Theorie ist bezwingend, Paul. Sherlock Holmes persönlich hätte keine bessere finden können. Sie hat nur leider einen kleinen Fehler. Margit ist nicht bei mir. Was du nicht sagst. Bitte, überzeug dich selbst. Allora, darf ich dir einen alten Freund von mir vorstellen? Das ist Paul Cox. Sehr erfreut. Wie bitte? Ach so, ja, ganz meinerseits. Das ist Allora Crawford, meine wichtige Konferenz. Und wo ist Margit? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Erzähl mir keine Märchen, wo ist sie? Aber ich sage dir doch, ich weiß es nicht. Seitdem du mich so freundlich aus deiner Wohnung herauskomplimentiert hast, habe ich von ihr nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Scheint sich um ein kleines Eifersuchtsdrama zu handeln. Mr. Cox, ich kann Ihnen versichern, dass Henry keine Dummheiten gemacht hat. In den letzten Tagen ist er mir sehr treu gewesen. Zu treu für meinen Geschmack. Was heißt das? Na, du hast mich nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Das finde ich nicht sehr rücksichtsvoll. Kann ich dein Telefon benutzen, Henry? Bitte. Paul, ich muss sagen, du wirst immer schwieriger. Aber Henry, wie behandelst du denn deine alten Freunde? Ruhe bitte. Ja? Ist dort Mr. Richardson? Ja. Hier ist Cox. Oh, Mr. Cox, was kann ich für Sie tun? Sie haben mir doch vorhin die Wagennummer gegeben. Ja. Können Sie feststellen, wem der Wagen gehört? Das wird nicht schwierig sein. Gut, und rennen Sie nicht zum nächsten Polizeiposten? Selbstverständlich nicht. Und Richardson? Aha. Das hat nicht bis Weihnachten Zeit. Ich arbeite immer schnell. Gut, Sie erreichen mich unter... Ich weiß, wie ich Sie erreiche, Mr. Cox. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und du hast nicht ganz zufällig eine Ahnung, wem der Wagen gehören könnte, Henry. Allmählich machst du dich lächerlich. Ich weiß nicht einmal, was für einen Wagen du meinst. Der Wagen, der mir heute den Weg abgeschnitten hat, als ich Margit folgte. Nun? Ich weiß nichts von dem Wagen und ich weiß nichts von Margit. Und ich möchte dich jetzt bitten, meine Wohnung zu verlassen. Aber Henry, was sind das für Manieren? Du glaubst, weil du mich seit ein paar Wochen kennst, darfst du meine Freunde einfach so hinauskommandieren? Deine Freunde? Ja, ich möchte noch etwas mich mit Mr. Cox unterhalten. Gib uns bitte etwas zu trinken. Ich muss sowieso gehen. Trotzdem, besten Dank, Miss Crawfield. Allora, für Sie. Und einen Brandy werden Sie doch wohl noch mit mir trinken können. Ja, weil Sie es sind. Allora. Hallo, hier bei Mr. Montagu. Ist Mr. Montagu zu Hause, bitte? Ja, wer ist am Apparat? Das ist unwichtig. Ich möchte Mr. Montagu sprechen. Er erwartet meinen Anruf. Margit, bist du das? Paul! Sehr richtig. Was sagst du nun? Oh, es ist gut, dass ich dich spreche. Wir müssen uns treffen, Paul. Ich bin jetzt bei mir zu Hause in Golders Green. Aber komm um Gottes Willen nicht hierher. Ich muss auch gleich wieder fort. Aber wir können uns vielleicht... Ich kann jetzt nicht weitersprechen. Ich rufe nachher noch einmal an. Hallo. Hallo, Margit. Verdammt. Das war Margit? Ja. Und sie sagte, du erwartest ihren Anruf. Seit gestern Mittag hast du von ihr nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Aber ich schwöre dir, es stimmt. Ich glaube dir leider trotzdem nicht. Worum geht es hier eigentlich? Um eine sehr schmutzige Angelegenheit, meine Dame. Außerdem glaube ich nicht, dass ich Ihnen damit etwas Neues sage. Lass Allora aus dem Spiel, Paul. Sie hat mit der Sache nichts zu tun. Aha. Mit welcher Sache denn? Bitte? Du gibst also zu, dass du mit der Sache etwas zu tun hast. Ich möchte nun wissen, mit welcher Sache? Ja, mit der Affäre Wallings natürlich. Ja, und was hast du mit der Affäre Wallings zu tun? Nichts, das weißt du doch. Lass dir ruhig Zeit zum Überlegen. Was wollte dann Margit eben von dir? Was weiß ich? Du hast mit ihr gesprochen. Du wusstest, dass sie anrufen würde. Nein. Du stehst seit lange mit ihr in Verbindung. Du bist von meinen Nachbarn beobachtet worden, wie du sie besucht hast. Sehr oft. Oh, Henry. Das ist eine Lüge. Kennst du die Konzertdirektion Hilton? Ja, natürlich. Dein Nachbar, dieser Fitzgerald oder wie er heißt, der gibt ja für sie ein Konzert. Woher weißt du das? Wen interessiert das denn? Vermutlich jemanden, der abends herumschleicht und vorgibt, er käme von der Konzertdirektion Hilton und dann den kleinen Pitt Fitzgerald kidnappt. Du willst doch nicht etwa behaupten, ich... Nein, nein, nicht du. Aber einer deiner Helfershelfer. Jetzt habe ich es aber gesagt, Paul. Deine Verdächtigungen werden langsam lästig. Ich kann dir verstehen, dass du nervös bist. Aber ich habe mit dieser ganzen Wohnungsaffäre nichts zu tun. Und meine Wohnung ist auch kein Absteigequartier für Mörder. Mit anderen Worten. Du hast deinen Brandy ausgetrunken. Wenn du nicht in 2 Minuten verschwunden bist, telefoniere ich der Polizei. Natürlich verschwand ich nicht und natürlich telefonierte er nicht der Polizei. Wir saßen da und ich wartete auf den Anruf von Margit. Allora saß mir gegenüber. Sie sah übrigens blendend aus. In Bezug auf ihre charakterlichen Eigenschaften hätte ich allerdings keine allzu hohe Wette abgeschlossen. Henry trank wie gewöhnlich viel zu viel. Die Stunden vergingen, aber das Telefon blieb stumm. Schließlich machte Henry einen letzten Versuch, mich loszuwerden. Es ist jetzt gleich Mitternacht, Paul. Und? Ich möchte auch einmal schlafen gehen, nicht? Wenn Margit bis jetzt nicht angerufen hat, dann ruft sie überhaupt nicht mehr an. Verstehst du? Du hast zu viel getrunken. Schweig lieber. Du hast mir nichts zu verbieten. Schweig. Wie du meinst. Bitte. Aber eines Tages, da werde ich reden, meine Liebe. Da werde ich auspacken, du. Halt den Mund, du bist betrunken. Aber lassen Sie ihn doch, Allora, das ist doch sehr interessant. Was zum Beispiel würdest du auspacken, Henry? Mr. Cox, ich... Ruhe. Würdest du mir vielleicht jetzt erzählen, was mit Margit los ist oder wo ihr Pitt versteckt habt? Bei Pitt? Ja, der kleine Junge, den ihr gekidnappt habt. Gekidnappelt, hä? Ich weiß nichts. Gar nichts. Und ich kann schweigen, verstehst du? Du benimmst dich ordinär, Henry. Geschlafen. Schlafen? Oh, gute Idee. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Du bleibst hier. Ich bin aber so müde, Paul. Leg dich auf die Couch. Couch? Auch gut, Couch. Im nüchternen Zustand ist er schon unausstehlich, aber betrunken. Henry? Henry, wo ist Pitt? Henry? Nichts mehr zu machen. Wenn der schläft, dann schläft er. Scheint so. Was versprechen Sie sich eigentlich von dem Anruf? Nicht viel. Aber mir genügt es. Margit kann nämlich beweisen, dass ich nicht der Mörder von Wallings bin. Und wird sie es beweisen? Sie muss. Es ist die einzige Möglichkeit für sie, aus der Klemme rauszukommen, in der sie sitzt. Und sie weiß das auch sehr genau. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück, Paul. Und nun gehe ich nach Hause. Sie haben wohl keine Lust, mich zu begleiten? Vielleicht ein anderes Mal. Gute Nacht, Alola. Gute Nacht, Paul. Und, Alola? Ja? Schlagen Sie sich die Idee aus dem Kopf. Welche Idee? Aus der Telefonzelle unten die Polizei anzurufen. Ich wartete weiter. Neben mir auf der Couch schnarchte Henry. Die Zeit schlich. Es wurde 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 3:30. Es wurde allmählich hell. Die ersten Vögel begannen zu singen. 4 Uhr, 4:30. Ja? Sind Sie es, Mr. Cox? Hier spricht Richardson. Ach, Sie, Richardson. Wegen des Wagens. Sie wollten doch wissen, wer mir gehört. Ja, ja, und? Der Eigentümer ist ein gewisser Mr. Fleming. Ihm ist der Wagen gestern gestohlen worden. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Man hat den Wagen aber inzwischen gefunden. In der Nähe von Purley an einem Baum. Schwerer Unfall. Am Steuer Margit Simmons. Tot. Margit tat mir leid. Sie hatte mir zwar einen üblen Streich gespielt, aber das war doch ein bisschen hart. Auf Henry Montagus Schreibtisch stand eine Foto von ihm und seiner Freundin, der schönen Alora Crawfield. Die steckte ich vorsorglicherweise in die Tasche. Und dabei kam mir eine Idee. Wenn ich vor der Polizei ein bisschen in Margits Wohnung in Golders Green herumschnüffeln könnte, würde ich vielleicht ein paar wichtige Anhaltspunkte finden. Für wen Margit intrigiert hatte zum Beispiel. Ich hatte einen Schlüssel zu Margits Wohnung und das erleichterte mir die Arbeit. Donnerwetter, Pitt! Hallo, Pitt! Pitt! Ja, muss ich schon. Oh, Mr. Cox. Ja, guten Morgen, Pitt. Muss ich denn schon aufstehen? Ja, leider. Wo ist Miss Simmons? Die kann jetzt nicht kommen, ne? Aber jetzt los. Ach, es ist ja noch ganz dunkel und ich bin so müde. Komm jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Also waschen und Zähne putzen kannst du zu Hause. Zieh dich jetzt schnell an. Ja. Darf ich heute reiten, Mr. Cox? Reiten? Wie kommst du denn darauf? Miss Simmons hat es mir versprochen. So. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Miss Simmons hat mich mitgenommen gestern Abend. Und was hast du gestern den ganzen Tag über gemacht? Wir sind spazieren gefahren mit einem Auto ganz weit weg zum Meer. Da war ein Segelboot, das durfte ich mir anschauen. So, so, spazieren gefahren bist du. Und dass dein Vater sich Sorgen gemacht hat, weil er keine Ahnung hatte, wo du steckst, das hat dich nicht gekümmert. Aber Papa wusste ja Bescheid, weil er doch jetzt wegen seinem Konzert keine Zeit für mich mehr hat und so. Da hat er Miss Simmons gesagt, sie soll auf mich aufpassen. Wer hat dir das erzählt? Miss Simmons. Und Ned auch. Wer ist Ned? Der Mann, der mich von zu Hause abgeholt hat. So ein Dicker. Der ist auch mit mir zum Meer gefahren. Ach, weißt du, wie er mit seinem Nachnamen heißt? Nein. Pitt, die haben dich angeschwindelt. Dein Vater hat von nichts eine Ahnung. Wirklich? Ja. Och, dann gibt's Krach. Also jetzt bist du fertig. Gleich. Ja, dann komm, komm. Vielen, vielen Dank, Mr. Cox. Doch, es war doch reiner Zufall, dass ich ihn gefunden habe. Ich bin ja so froh, dass ihm nichts passiert ist. Was ist passiert? Eine herrliche Zeit hat er gehabt. Ned hat ihn spazieren gefahren ans Meer. Ned? Das ist doch der... Richtig, der Gorilla, der die Wäscherechnung bei Mrs. Chatterby abgegeben hat und der behauptete, er käme von der Konzertdirektion Hilton. Aber ich hätte ja gerne in Margits Wohnung auf ihn gewartet. Und warum haben Sie es nicht getan? Aber Fitzgerald, Margit ist tödlich verunglückt. Ergo wird die Polizei auch in ihrer Wohnung erscheinen. Und das ist genau die Sorte Menschen, mit der ich im Moment nicht gerne zusammentreffen möchte. Aber warum denn nicht? Jetzt, wo Sie Pitt gefunden haben, kann doch nichts mehr passieren. Sie müssen zur Polizei gehen, Mr. Cox. Sie müssen. Okay, okay. Ich habe aber vorher noch etwas anderes vor. Ich möchte Mrs. Chataway eine kleine Frage stellen. Und außerdem habe ich noch eine kleine Rechnung mit diesen Burschen zu begleichen. Ich bin nicht sentimental, aber schließlich war Margit meine Braut. Mr. Cox, es tut mir leid, dass das passiert ist, aber es ist doch noch lange nicht bewiesen, dass der Unfall mit all diesen Dingen zusammenhängt. Eben, das will ich ja herausfinden. Aber ich habe Ihnen doch alles schon einmal erzählt. Dann erzählen Sie mir es eben noch einmal, liebe Mrs. Chataway. Na ja, also. Also zuerst kam der Mann mit der Aktenmappe und ging kurz vor eins wieder fort. Und dann stellte Mr. Wallings die 1 Uhr Nachrichten ein und dann kamen Sie und kurz nach Ihnen kam der Bote von der Wäscherei und gab mir die Rechnung. Und als ich die Rechnung abgeben wollte, war Mr. Wallings tot. Ja, er war schon tot, als ich hinkam, hat aber vorher sein Radio eingestellt. Also wenn das keine Denksportaufgabe ist. Hier. Sehen Sie sich einmal diese Foto an. Ein hübsches Paar. Ist das nicht der Mann mit der Aktenmappe? Nein, nein. Diesen jungen Mann habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und die Dame auch nicht. Wer sind denn die beiden? Henry Montagu und Alora Crawfield. Haben Sie die Namen schon einmal gehört? Nein. Einen Namen wie Alora hätte ich bestimmt nicht vergessen. Wer kann das sein? Das weiß ich nicht. Mich darf hier niemand sehen. Kommen Sie, gehen Sie hier in mein Schlafzimmer. Das Bett ist zwar noch nicht gemacht, aber... Ja, ja, ja, ich komme ja schon. Ja. Oh, guten Morgen, Mrs. Chat. Nun, Mr. Peacock? Warum noch nicht im Geschäft? Ja, ich weiß, ich muss mich beeilen. Darf ich schnell Ihr Telefon benutzen? Ich muss die Polizei anrufen. Die Polizei? Warum? Ja, heute Nacht war jemand in Wallings Zimmer. Ich habe ihn gesehen, wie aus der Tür... Und die Treppe herunterschlicht. Ich glaube, es war der Mann mit der Aktentasche. Was? Ja, und jetzt ist wieder jemand in dem Zimmer. Ich habe deutlich Schritte gehört, als ich vorbeiging. Oh, Mr. Peacock. Auf alle Fälle müssen wir die Polizei anrufen. Ja, ja, ja, natürlich, natürlich. Mein Telefon ist leider kaputt, Mr. Peacock. Ja, leider, leider. Aber wissen Sie was? Ich laufe schnell zur nächsten Telefonzelle und Sie gehen ins Geschäft, sonst kommen Sie ja noch zu spät. Das ist sehr nett von Ihnen, Mrs. Chataway. Das ist doch selbstverständlich, Mr. Peacock. Aber rufen Sie auch bestimmt sofort an. Ja, ja. Ich gehe nur noch meinen Mantel an. Also, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Mrs. Ja, auf Wiedersehen, Mr. Peacock. Okay, Mrs. Chataway. Ich habe ihm gesagt, mein Telefon sei kaputt. Ja, ich habe alles gehört. Gut, gehen wir. Gehen wir? Wohin? Wallings Wohnung. Ja, aber hier... Kommen Sie. Was wollen Sie? Lassen Sie sich nicht stören, Fräulein. Stellen Sie ruhig den ganzen Schreibtisch auf den Kopf. Und wenn Sie damit fertig sind, sagen Sie mir vielleicht, wer Sie sind. Und wer sind Sie? Der Gasmann. Polizei? Ich hoffe nicht, dass ich so aussehe. Polizei oder nicht Polizei, was machen Sie hier? Sie sind die Dame, die vorgestern kurz vor 10 schon einmal hier war. Wer sind Sie? Was suchen Sie hier? Wie sind Sie hier reingekommen? Wie lange sind Sie hier in diesem... Moment, Mrs. Chataway. Schonen Sie Ihren Atem. Die Dame wollte uns das alles gerade erklären. Nicht wahr? Ich heiße Helena Bernhardt. Helena Bernhardt. Weiter. Ich bin eine alte Freundin von Mr. Wallings. Ja, das nehme ich an, wenn Sie erst vorgestern bei ihm waren. Was wollten Sie da? Einen Besuch machen, wenn Sie nichts dagegen haben. Aha, und heute? Ich suche hier ein Aktenstück. Ach, und warum? Er hat mir telefoniert und mich gebeten, ihm die Sachen nachzuschicken. Was Sie nicht sagen, von wo hat er angerufen? Aus Bournemouth. Ja, aber... Ja, ruhig, Mrs. Chataway. Aus Bournemouth. Ja, er ist ein paar Tage dort zur Erholung. Oh, und wann hat er telefoniert? Gestern Abend. Aha, das Dumme ist nur, dass Ihr Freund Walling seit vorgestern Mittag tot ist. Tot? Ja, es ist also mehr als unwahrscheinlich, dass er gestern Abend aus Bournemouth telefoniert hat. Was sagen Sie nun? Das glaube ich nicht. ist denn das? Hier ist das BBC Home Service. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war das Ende unseres Morgenkonzertes. Wir bringen Ihnen noch einige kurze Hinweise auf die interessantesten Sendungen unseres heutigen Was soll denn der Unfug, Mrs. Chatterway? Entschuldigen Sie, was für ein Unfug? Na, aber bitte, wie kommen Sie dazu ausgerechnet, jetzt das Radio einzustellen? Ich habe das Radio doch nicht eingestellt. Was Sie nicht sagen, dann hat es sich wohl von allein... Oho, kommen Sie einmal her, Mrs. Chatterway, sehen Sie. Hm? Was ist denn das? Eine Radioschaltuhr. Eine Art elektrischer Wecker, der das Radio zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sehen Sie sich hier die Einstellungen auf dem Zifferblatt an. 10 Uhr und 13 Uhr? Ja, genau 10 Uhr ist jetzt. Um 13 Uhr? Die Mittagsnachrichten. Merken Sie etwas? Da kann ja Mr. Wollum schon tot gewesen sein, als ich das Radio hörte. So lösen sich die Rätsel. Und nun wollen wir... Nanu, wo ist denn die schöne Helena? Ja, wo? Hallo, Miss Bernhard. Miss Bernhard. Weg ist sie. Ach, das muss mir passieren. Telefon? Hier? Was sollen wir machen? Abnehmen. Hallo, ja? Ja, hier ist Mrs. Chatterway. Ich möchte mit ja? der Cox sprechen. Einen Moment. Mr. Cox, es ist für Sie. Was? Ja. Ja, hier Cox. Hier spricht Richardson. Richardson? Woher zum Teufel wissen Sie denn, dass ich hier bin? Ich habe mich beim Fremdenverkehrsverein erkundigt. Also machen Sie, dass Sie dort wegkommen, Mr. Cox, sofort. Darf ich vielleicht fragen, warum? Ich fühle mich hier ganz wohl. Ja, merken Sie denn nicht, dass das eine Falle ist? Benutzen Sie den Hinterausgang und nehmen Sie die Dame mit, aber beeilen Sie sich. Die Dame ist... Ach, schon aufgehängt. Mrs. Chatterway, wir müssen hier weg. Was ist denn los? Wer war denn am Telefon? Mein Schutzengel und jetzt nichts wie los. Ja, aber was machen wir mit den vielen Papieren da auf dem Schreibtisch? Die nehmen wir mit. Sehen Sie nach, ob niemand im Treppenhaus ist. Alles still. Also gut, dann abwärts. Oh Gott, wie aufregend. Leise. Ja, aber was ist denn geschehen? Ich habe keine Ahnung. Meinen Sie, dass jemand ruhig... Psst. Da haben wir den Salat. Polizei, wo ist die Hintertür? Hier, kommen Sie. Sie müssen durch den Garten und dort über die Mauer. Da kommen Sie in den Hof an einer Autoschlosserei. Und von dort kommen Sie auf die Straße. Danke. Mrs. Chatterway, erzählen Sie der Polizei meinetwegen von dem Mann mit der Aktentasche, den Peacock heute Nacht gesehen haben will. Aber kein Wort von Helena und mir. Mr. Peacock muss sich geirrt haben, als er die Schritte hörte. Ist das klar? Ja, ja, ich verstehe. Okay, auf Wiedersehen, Mrs. Chatterway. Schönen Gruß an Ihren Kanarienvogel. Merken Sie denn nicht, dass das eine Falle ist, hatte Richardson gesagt. Woher er seine Information hatte, wusste der Himmel, aber recht hatte er auf jeden Fall. Aber für wen war die Falle gestellt worden? Für mich oder für Helena Bernhard? Übrigens, den Namen kannte ich doch. Ich hatte ihn schon irgendwo gehört oder gelesen. Natürlich. In der Kundenliste der Wäscherei. Ich kann Ihnen verraten, dass ich mich beeilt habe. Guten Tag. Kennen Sie mich noch? Oh ja, Sie wollen Ihre Hemden abholen. Meine Hemden? Ach so, ja, ja, später, ja. Dürfte ich noch mal Ihre Kundenliste sehen? Ja, bitte. Eigentlich ist das nicht... Ja, danke. Besten Dank. Eigentlich ist das nicht... Ja. Da. Helena Bernhard... Hempstead, 31 Mill Street. Oh, Sie sind ein Engel. Ich habe Ihre Hemden. Ja, schenken Sie die Ihrem Ausläufer. Mill Street war ein hübsches Haus. Ich stieg über den Zaun, schlich durch den Garten, kletterte auf den Balkon. Und da sah ich durch die Fensterscheibe meine Freundin Helena in ihrer herben Schönheit. Guten Tag, Fräulein Bernhard. Wie geht es Ihnen? Vom Schreck erholt? Sind Sie verrückt geworden? Sie können doch nicht einfach hier beim... Och, regen Sie sich nicht auf. Die Scheibe war sowieso reparaturbedürftig. Ich muss doch sehr bitten, Mr. Cox. Mr. Cox, verlassen Sie sofort mein Haus oder ich rufe die Polizei zu Hilfe. Reden Sie keinen Unsinn, sondern versuchen Sie, sich vernünftig zu benehmen. Hier, sind übrigens die Papiere, die Sie bei Wallings vergessen haben. Oh. Außerdem sind Sie mir noch eine Erklärung schuldig. Erinnern Sie sich? Ich habe Ihnen nichts zu erklären. Oh doch. Was wollten Sie bei Wallings? Das ist meine Angelegenheit. Es scheint Ihnen in der Eile entgangen zu sein, dass unser Freund Wallings ermordet worden ist und dass die Polizei immer noch den Mörder sucht. Oder die Mörderin. Ich habe damit nichts zu tun. Behaupten Sie. Ich könnte der Polizei aber eine kleine Geschichte erzählen von einer gewissen Helena Bernhardt, die Ferngespräche mit Bournemouth führt. Lächerlich. Ich werde der Polizei die Zusammenhänge erklären. Ja, tun Sie das. Sie wissen doch, dass die Polizei hinter Ihnen her ist. Bitte? Ja, haben Sie denn die Polizeiautos nicht gehört, als Sie sich vorhin aus dem Staube gemacht haben? Die haben mich gesucht? Wen denn sonst? Vielleicht erzählen Sie jetzt ein bisschen. Also gut. Sie kannten Wallings? Ja. Woher? Durch meinen Mann. Ah, Sie sind verheiratet. Ich war es. Jetzt bin ich geschieden. Und? Wir waren erst ein Jahr lang verheiratet. Da entdeckte ich, dass mein Mann mir nicht treu war. Ich war sehr unglücklich darüber und wusste nicht, was ich tun sollte. In meiner Ratlosigkeit ging ich zu Wallings und er nutzte das aus. Aha. Mein Mann wusste natürlich nichts davon. Er fuhr dann mehrere Monate auf den Kontinent, eine Geschäftsreise, wie er sagte. Und in dieser Zeit haben Sie und Wallings... Nein, er forderte mich zwar auf, ihn zu besuchen, während mein Mann verreist war, aber ich lehnte ab. Ich schrieb ihm, dass ich es bedauere, überhaupt je bei ihm gewesen zu sein und dass er vergessen möge, was vorgefallen war. Sie schrieben ihm das? Ja. Die Geschichte beginnt sich langsam auf den Namen Wallings zu reimen. Soll ich raten? Ja. Ihr Mann kam zurück. Ja, und ich reichte die Scheidung ein, weil er mit einer anderen Frau in Monte Carlo gewesen war. Wallings war damals noch Rechtsanwalt. Und da mein Mann ihn gut kannte, bat er ihn, seine Interessen zu vertreten. Das ist ja ein Witz. Damals fand ich das gar nicht so komisch. Ich nehme an, Ihr Mann verlor den Prozess. Ja. Und Sie bedankten sich bei Wallings, dass er nichts von Ihrer Affäre gesagt hatte, worauf Wallings seinen guten Charakter zeigte und Sie mit diesem Brief erpresste. Richtig. Und nun hörten Sie von seinem Tod und wollten Ihre... Korrespondenz in Sicherheit bringen, ehe sie der Polizei in die Hände fiel. Nein, ich hatte wirklich keine Ahnung, dass Wallings tot ist. Ach, ja, und wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet heute dorthin zu gehen? Mein Butler hat mir den Rat gegeben. Ihr Butler? Ja, er sagte, Wallings sei in Bournemouth und das wäre eine gute Gelegenheit, den Brief an mich zu bringen. Dann hat mir Ned noch den Wohnungsschlüssel gegeben und... Ned? Was sagen Sie da? Ned? Ja, so heißt mein Butler. Ach, das ist ja interessant. Hat er zufällig gestern Ausgang gehabt? Ja. Ist er im Hause? Ich glaube, ja. Dann klingeln Sie ihm. Warum? Fragen Sie nicht, klingeln Sie. Bitte. Ich werde Ihnen zum Spaß Ihre Geschichte glauben. Erlauben Sie, Mr. Cox. Na ja, sie hat zweifellos den Vorteil, logisch zu sein. Wieso? Das werden Sie gleich merken, wenn Ned auftritt. Ja. Wo bleibt er nur? Na, kommen Sie, wir sehen nach. Ned? Ned? Ned! Hier ist sein Zimmer. Ja, der scheint verreist zu sein mit Sack und Pack. Ich verstehe das nicht. Was hat das alles zu bedeuten? Ach, regen Sie sich nicht auf. Setzen Sie sich. Eine Zigarette? Danke. Sagen Sie, hätten Sie einen Whisky? Er steht dort. Bedienen Sie sich. Danke. Übrigens, darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Ja, bitte, dort in der Halle. Dankeschön. Wissen Sie, Sie können froh sein, dass Sie mich kennengelernt haben. Ich erspare Ihnen einen ganzen Haufen Kummer. Ja, Scotland Yard. Ja, hier Cox. Verbinden Sie mich bitte mit Inspektor Carter. Danke. Hallo, Inspektor. Hier Cox. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, Sie würden sich über einen kleinen Zwischenbericht sehr freuen. Ich komme bei Ihnen vorbei, ja. Sagen wir in 10 Minuten? Gut. Auf Wiedersehen, Inspektor. Kommen Sie, Mrs. Berner. Ja, aber ich erkläre Ihnen das alles unterwegs. Taxi! Taxi! Scotland Yard, bitte. Jawohl, Sir. Inspektor Carter wird Augen machen. Ich serviere ihm den Fall Wallings auf einem silbernen Tablett. Ja, und was habe ich damit zu tun? Sie sind Kronzeugin. Sehen Sie, die Sache ist sehr einfach. Da ist der Mann mit der Aktentasche. Der kann aus irgendeinem Grunde den alten Gauner Wallings nicht leiden und bringt ihn um. Nun will er aber keine Scherereien mit der Polizei und versucht, mir den Mord anzuhängen. Ihnen? Aber Sie sagten doch... Ja, Moment. Der Mann mit der Aktentasche hat Freunde. Henry Montagu und Laura Crawfield zum Beispiel. Die merken, dass ich anfange, hinter die Kulissen zu gucken. Da sind sie nervös geworden, haben jemand anderen gesucht, dem sie den Mord aufhalsen können. Mich? Genau. Ihr tüchtiger Butler Ned gehört zu der Bande. Er erzählt Ihnen, dass Wallings verreist sei und dass Sie Ihren Brief holen könnten. Unterdessen geht der Mann mit der Aktentasche in Wallings Wohnung und hinterlegt dort ein Bündel Papiere, damit die kleine Helena Bernhard nicht so schnell wieder weggeht. Ja, jedenfalls nicht, bevor die Polizei kommt, die Bande inzwischen schon verständigt hat. Ja, aber Wallings war doch schon 2 Tage tot. Sie sind doch vorgestern Vormittag auch bei Wallings gewesen. Ja. Ja, sehen Sie. Vorgestern ermordet, heute irgendwelche Papiere gesucht. Das ist der Tatbestand, den der Mann mit der Aktentasche für Sie arrangiert hatte. Gut, was? Eigentlich müsste ich mich jetzt bei Ihnen bedanken. Eigentlich ja. Mr. Cox? Ja? Das ist doch nicht der Weg nach Scotland Yard. Was? Chauffeur, wo fahren Sie denn hin? Nach Purley, Sir. Wieso Purley nach Scotland Yard wollen wir? Haben Sie mich denn nicht verstanden? Oh, ich habe Sie sehr gut verstanden, Mr. Cox. Aber ich bringe Sie nach Purley. Richardson? Dass Sie das nicht früher gemerkt haben, Mr. Cox? Machen Sie keine Witze, Herr Richardson, und kehren Sie sofort um. Stecken Sie Ihren Revolver ruhig wieder in die Tasche. Wenn das Ding bei dieser Geschwindigkeit losgeht, ist das für uns alle sehr ungesund. Das wissen Sie genauso gut wie ich.